This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way I feel. Sie haben nicht nur Kontakt mit Toten aufgenommen, sondern auch Dinge erscheinen lassen.